Die Denkweise des Industriezeitalters. Fokussierung auf die Dinge. Im Industriezeitalter waren die wichtigsten Wertschöpfungsfaktoren und die Haupttreiber des wirtschaftlichen Wohlstands die Maschinen und das Kapital, also Dinge. Natürlich ging es nicht ohne Menschen, doch sie waren ersetzbar. Man konnte die Industriearbeiter fast ohne Folgen kontrollieren und verbrauchen, denn das Angebot überstieg die Nachfrage. Man besorgte sich einfach bessere Körper, die sich den strengen Verfahrensweisen fügten. Die Menschen waren wie Dinge. Man konnte mit ihnen effizient sein. Wenn man aber nur den Körper einer Person will, nicht ihren Verstand, ihr Herz oder ihren Geist, alle drei behinderten die frei fließenden Prozesse des Maschinenzeitalters, setzt man die Person zu einem Ding herab. Viel zu viele unserer modernen Managementpraktiken stammen noch aus dem Industriezeitalter. Die Überzeugung, dass man die Leute kontrollieren und managen muss. Die Ansicht, dass die Menschen ein Kostenfaktor sind, die Maschinen dagegen Wertschöpfungsfaktoren. Wie absurd! Die Maschinen erscheinen in der Bilanz als Investition, die Leute aber werden den Ausgaben zugerechnet. Unsere Philosophie der Motivation durch Zuckerbrot und Peitsche, die Eselstechnik, bei der man durch ein vorgehaltenes Zuckerbrot, die Belohnung, motiviert und von hinten mit der Peitsche, Angst und Bestrafung, antreibt. Die zentralisierte Budgetierung, bei der man die Trends in die Zukunft extrapoliert und Hierarchien und Bürokratien bildet, damit die projektierten Zahlen erreicht werden. Ein überholter, reaktiver Prozess, durch den unterwürfige Kulturen entstehen, in denen es vor allem darum geht, das Geld auszugeben, damit wir es nächstes Jahr nicht verlieren und den Rücken der eigenen Abteilung zu schützen. Auch viele andere Managementpraktiken stammen noch aus dem Industriezeitalter, wo die Arbeit manuell geleistet wurde. Das Problem ist, dass die Manager das Kontrollmodell des Industriezeitalters heute auf die Wissensarbeiter anwenden. Da viele die Autoritätspositionen innehaben, den wirklichen Wert und das wahre Potenzial ihrer Leute nicht erkennen und die Natur des Menschen nicht richtig verstehen, managen sie ihre Leute wie Dinge. Doch so lassen sich deren Motivationen und Talente nicht erschließen. Was passiert denn, wenn man die Menschen heute noch wie Dinge behandelt? Das führt zu Kränkungen und Entfremdung, entpersonalisiert die Arbeit und erzeugt eine Kultur, in der wenig Vertrauen herrscht, die gewerkschaftlich organisiert und prozesssüchtig ist. Was passiert, wenn wir unsere halbwüchsigen Kinder wie Dinge behandeln? Auch das führt zu Entfremdung und Kränkungen. Es kommt zu geringem Vertrauen, Streit und Auflehnung.